Berlin, 52 Grad 31 nördliche Breite, 13 Grad 25 östliche Länge, 20 Fernbahnhöfe, 121 Vorortbahn, 27 Ringbahn, 14 Stadtbahn, 7 Rangierbahnhöfe, dazu Autobusse und elektrische. Die elektrischen sind knüppeldick voll Menschen. Die haben alle was zu tun. Und der Fahrschein kostet noch immer 20 Pfennig. Ein Fünftel Reichsmark in bar. Wenn man will, kann man auch 30 zahlen. Oder sich einen Fortwagen kaufen. Und der Heidi, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Gilgi sitzt in der Straßenbahn. Eigentlich wollte sie zu Fuß gehen, hat aber keine Zeit mehr dazu. Neben ihr, vor ihr, die Reihe der Angestellten. Müde Gesichter, verdrossene Gesichter. Alle sehen einander ähnlich. Gleichheit des Tageslaufs und der Empfindungen hat ihnen den Serienstempel aufgedrückt. Jemand zugestiegen? Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Keiner tut gern, was er tut. Keiner isst gern, was er isst. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Sie fahren ins Geschäft. Ein Tag gleicht dem anderen. Man steigt aus, man steigt ein, man fährt, fährt und fährt. 8-Stunden-Tag, Schreibmaschine, Stenogrammblock, Gehaltskürzung, Ultimo, immer dasselbe, immer dasselbe. Gestern, heute, morgen. Ihr Jungen, ihr unter 30, habt auch ihr nur dieses hoffnungsarme Frühmorgengesicht? Morgen ist Sonntag. Werden da nicht kleine Wunschbilder in euren Augen brennen? Nicht wahr, junger Mann? Man kauft sich nicht so eine schöne, strahlend gelbe Krawatte, wenn man nicht heimlich glaubt, eines Tages Chef mit Privatauto und Bankguthaben zu sein. Braves Fräulein aus guter Familie, nicht wahr? Sie würden die bunte Halskette nicht umbinden, wenn Sie nicht wünschten, dass einer kommt, der findet, dass sie Ihnen hübsch steht. Kleiner Rotkopf, hättest du die 20 Mark für die Dauerwellen ausgegeben, wenn du nicht von Schönheitskonkurrenz und Filmengagement träumtest? Auch Greta Garbo ist einmal Verkäuferin gewesen. Fahrt ins Geschäft, Tag für Tag. Wird etwas kommen, was das Gleichmaß der Tage unterbricht? Was? Der Douglas Fairbanks, der Lotteriegewinn, das Filmengagement? Die märchenhafte Beförderung, der Sterntaler Regen vom Himmel, wird das kommen? Nein. Keine Aussicht auf Wechsel und Unterbrechung. Doch. Welche? Krankheit, Abbau, Erwerbslosigkeit. Aber man fährt ja noch. Ja, man fährt. Wie gut. Abends brennen die Freudenfeuer in dem populären Lokal Die Neue Welt. Ein Gemisch von Bierhalle und Tanzlokal. Die Musik im Tiroler Kostüm schreit dauernd, sie hätte nichts zu trinken. Zahlreiche Familien kleckern um einen Tisch. Wer ist denn hier alles? Zivilisten beiderlei Geschlechts. Ferner eine Handvoll Reichswehr mit Anschluss. Trink, trink, Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Haus. Es wird gequalmt, Wolken aus Pfeifen, Zigarren, Zigaretten in die Luft, das die ganze Riesenhalle vernebelt. An einem Tisch sitzen zwei Paare und blicken auf die Passanten. Der Herr im Pfeffer und Salz neigt sein schnurrbärtiges Gesicht über dem vorhandenen Busen einer schwarzen Dicken. Ihre Nasen schnüffeln, er über ihrem Busen, sie über seinem eingefetteten Hinterkopf. Ein junges Huhn mit blonden Wasserwellen sitzt am Nebentisch, beziehungsweise deckt mit ihrem kräftig entwickelten, aber verhüllten Hinterteil die Eisenplatte eines niedrigen Gartenstuhls. Sie näselt und summt glücklich zur Musik unter der Wirkung eines Beefsteaks und dreier Glas Helles. Sie plappert, plappert, plappert, legt den Kopf um seinen Hals, um den Hals des zweiten Einrichters einer Kölner Firma, dessen viertes Verhältnis dieses Huhn in diesem Jahr ist, während umgekehrt er ihr zehntes bzw. elftes ist, wenn man ihren Großvetter hinzurechnet, der aber ihr ständiger Verlobter ist. Sie bestellen Salzbrezeln. Ein 30-jähriger Herr, Mitinhaber eines kleinen Lebensmittelgeschäfts, kauft sich 6 große Luftballons à 50 Pfennig, lässt im Gang vor der Kapelle einen nach den anderen hochgehen, wodurch es ihm mangels sonstiger Reize gelingt, die Aufmerksamkeit einsamer oder paarweis wandernder Mädchen, Frauen, Jungfrauen, Witwen, Geschiedenen, Treue und Ehebrecherinnen auf sich zu ziehen und bequem Anschluss zu finden. Unter dem Balkon, auf dem die Musikkapelle sitzt, steht ein beleibter Mann im Gehrock von biederem Wesen. Er hat eine merkwürdige gestreifte Papiermütze auf und will sich eine Papiernelke ins Knopfloch stecken, was ihm aber infolge von 8 Hellen, 2 Glas Punsch und 4 Cognacs misslingt. Er sinkt im Getümmel zu der Kapelle hinauf, dann schwurft er mit einer alten, ungeheuer auseinandergeratenen Person Walzer, mit der er karussellartig weite Kreise um sich zieht. Im Tanzen fließt die Person noch mehr auseinander. Sie hat aber genug Instinkt, kurz vor ihrer Explosion sich auf 3 Stühle zu setzen. Franz Bieberkopf und dieser Mann im Gehrock fanden sich in einer Pause unter dem Balkon, auf dem die Musik nach Bier schrie. Kinder, gemütlich, ein Prosit der Gemütlichkeit. Bist du ein deutscher Mann? Bist du kerndeutsch? Weißt du. Sie erhoben ihre Bierseidel und tranken sich zu. Der Mann im Gehrock hatte ein strahlend blaues Auge. Das andere war blind. Er rülpste: Bist du ein deutscher Mann? Hand aufs Herz. Du gehst nicht mit den Roten, sonst bist du ein Verräter. Wer ein Verräter ist, der ist nicht mein Freund. Wir haben unser Blut fürs Vaterland vergossen. Was hast du gedient? Die Schweine haben mir die Rente gekürzt. Tusch der Kapelle. Meide den Kummer und meide den Schmerz. Dann ist das Leben ein Scherz. Liebe ist ein Geheimnis, das wunderbar und unergründlich ist. Aber wir können uns töten, sagte sie. Er wurde ungeduldig. Er konnte diese Art Diskussion nicht mehr ertragen. Er dachte, daran sehe ich, dass ich alt geworden bin. Ich habe kein Vergnügen mehr an unnützen Worten. Er war 30 Jahre alt. Sie saßen in einem Café in Neukölln, einer Stadt, die zu Berlin gehört. An diesem Abend im November schimmerte das Pflaster nass. Es regnete. Die Laternen brannten trübe. Es waren Gaslaternen. In der Hauptstraße standen Warenhäuser. Groß, in geborgtem Licht. Das elektrische Licht zerteilte die Nacht und bot Reklame. In dem Café standen 14 Tische um ein Buffet, wie Hütten um eine Dorfkirche. Hinten verloren sich in einem schmalen Gang 2 Reihen von Tischen. An den Tischen saßen Paare. Es waren meist Kleinbürger, Menschen mit Sonntagsanzügen. Eine Kapelle war da, ein Klavierspieler, ein Violinist. Die Musik war sanft, sentimental, verlegenes Klimpern, magere Seufzer gestriger Melodien. Die Preise des Lokals waren herabgesetzt. Sie merkte nicht die düstere Atmosphäre dieses verbilligten Lustlokals. Sie saß da, in der Mitte ihres Unglücks und vergaß sich zu pudern. Sie dachte, was sage ich ihm? Ich muss ihm doch sagen, dass ich ihn liebe, dass ich ohne ihn nicht leben kann. Er muss es mir glauben, er muss es verstehen. Man lebt nur einmal und ihn liebe ich. Ob es einen Ausweg gibt? Es gibt doch immer Auswege. Sie war 24 Jahre alt. Er sah sie an. Diese liebte er. Es lag nicht an seinen Ansichten, dass er nicht weiter wusste. Seine Ansichten waren frei. Man heißt Ansichten so, wenn sie die öffentliche konventionelle Missbilligung der gewöhnlichen Konventionen zum Ausdruck bringen. Jene freien Ansichten machen die Lockerung der Konvention aus, die sie zu ihrer Fortexistenz braucht. Sie sagte: Du glaubst nicht, dass ich es ernst meine. Ich meine es ernst. Seit 2 Wochen wiederholen wir jeden Abend dieselben Gründe, die nämlich in Erwägung, aber wir wissen keinen Ausweg. Warum sollen wir nicht sterben? In diesem Augenblick setzte die Kapelle aus. Es ward still im Lokal. Man hörte, wie das Fräulein am Buffet mit Geld klimperte. Er sah sich verlegen um, ob man nicht am Nebentisch ihre Worte gehört habe. Vielleicht würden sie sich wirklich töten. Später, wenn sie noch mehr verzweifelten. Es war nicht ganz ausgeschlossen. Aber es beschämte ihn der Gedanke, jemand höre solche Worte. Man tötet sich, dachte er. Aber es ist lächerlich, davon zu reden. Überlegen wir unsere Lage. Wir lieben uns. Wir wollen zusammen leben. Ich verdiene kein Geld. Ich bin seit einem halben Jahr ohne Arbeit. Ich habe vor 4 Wochen Protektion gefunden. Ich hatte Glück. Mein Freund fand eine Anstellung in einem Baubüro. Durch seine Fürsprache wurde ich als Bauarbeiter eingestellt. Da kam der Streik. Ich habe nichts mehr, wovon zu leben. Ich kann es nicht mehr hören. Schweig, ich weiß alles auswendig. Du wiederholst mir das alles Tag für Tag. Ach, habe ich schon davon gesprochen? Wir müssen doch davon reden. Wir müssen einen Ausweg finden. Ich muss fort, ins Ausland, nach Amerika. Aber du hast kein Geld. Man muss eben Geld auftreiben können. Wie denn, Liebster, wie? Ich habe nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ich war draußen in der Erziehungsanstalt, um Herrn Brink zu besuchen, der dort Lehrer ist. Er ist klein und breitschultrig, sein schütteres blondes Haar ist glanzlos, seine Augen sind sanft und er hat die übergroße, hervorspringende Stirn der deutschen intellektuellen Vegetarier. Er trägt Sandalen und ein Schillerhemd. Ich traf ihn in der Turnhalle, wo er eine Schar geistig defekter Kinder im Turn unterrichtete. Die Erziehungsanstalt beherbergt nämlich sowohl geistesschwache wie verbrecherische Kinder. Mit einem eigenen melancholischen Stolz führte er mir die verschiedenen Fälle vor. Ein kleiner, unwahrscheinlich schielender Junge litt an einer ererbten Syphilis. Ein anderer, der unablässig lachte, war das Kind eines älteren, trunksüchtigen Ehepaares. Sie kletterten in den Sprossen herum wie Affen, lachten und plapperten und schienen durchaus glücklich zu sein. Dann gingen wir in die Werkstatt hinauf, wo ältere Burschen in blauen Overalls saßen und Schuhe flickten. Alles Jugendliche, die gegen das Gesetz verstoßen hatten. Die meisten blickten mit einem breiten Lächeln auf, als wir eintraten. Ich kam mir unsagbar beschämt und schuldbewusst vor. Es schien mir, als stünde ich in diesem Augenblick als einziger Vertreter ihrer Häscher, nämlich der kapitalistischen Gesellschaft, vor ihnen. »Ich habe gar keine Eisengitter und verschlossenen Tore gesehen«, sagte ich hinterher zu Brink. »Ich dachte, das hätten sie in allen Erziehungsanstalten. Rücken Ihre Jungs nicht ab und zu aus?« »Fast nie. Wo sollen sie denn hin? Hier ist es schlimm, aber zu Hause ist es noch schlimmer. Darüber sind sich die meisten vollkommen im Klaren.« »Und der natürliche Freiheitsdrang?« »Allerdings. Aber den verlieren die Jungs bald. Dafür sorgt schon das System. Und vielleicht ist dieser Instinkt beim Deutschen auch nicht besonders stark.« »Aber was können Sie denn nun für diese Jungs tun?« »Sehr wenig. Wir können sie ein Handwerker lernen lassen. Und später können wir versuchen, ihnen Arbeit zu verschaffen. Aber das ist fast unmöglich. Wenn sie hier in der Gegend Arbeit bekommen, können sie nachts hier schlafen. Das Problem ist nicht so einfach. Ich fürchte, dass die meisten wieder ins Verbrechertum zurückgleiten, wenn es sich zeigt, dass sie keine Arbeit finden können. Man kann ja keinem Menschen zwingen, zu verhungern. Gibt es keine andere Möglichkeit? Sehen Sie die beiden Gebäude dort drüben. Das eine ist die Maschinenfabrik, das andere ist das Gefängnis. Früher gab es für die Jungs in dieser Gegend diese beiden Möglichkeiten. Aber jetzt ist die Fabrik pleite. Nächste Woche macht sie zu. Der Mensch lebt durch den Kopf. der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ich kam an auf dem Bahnhof Friedrichstraße, wo sich ungeheures Leben tummelte. Und ich erfuhr, dass große politische Franzosen angekommen sind vor mir, Laval und Briand, und Berlin hatte seine Massen aufgeboten. Und als Frau, die öfters wartend in Lokalen sitzt, kennt man ihr Bild aus Zeitschriften. Und ich trieb in einem Strom auf der Friedrichstraße, und es herrschte eine Aufregung. Ich dachte gleich, dass sie eine Ausnahme ist, denn so furchtbare Aufregung halten auch die Nerven einer so enormen Stadt wie Berlin nicht jeden Tag aus. Aber mir wurde benommen und ich trieb weiter. Es war spannende Luft. Und welche rasten und zogen mich mit. Und wir standen vor einem vornehmen Hotel, das Adlon heißt, und war alles bedeckt mit Menschen und Schubus, die drängten. Und dann kamen die Politischen auf den Balkon, wie schwarze Punkte. Und alles wurde ein Schrei. Und Massen schwemmten mich über die Schubus mit auf den Bürgersteig und wollten von den großen Politischen den Frieden heruntergeworfen haben. Und ich habe mitgeschrien, denn die vielen Stimmen drangen in meinen Leib und durch meinen Mund wieder raus. Und ich weinte idiotisch, aus Erschütterung. Das war mein Ankommen in Berlin. Und ich gehörte gleich zu den Berlinern so mitten rein. Das machte mir eine Freude. Und die Politischen senkten staatsmännisch und voll Wohlwollen die Köpfe. Und so wurde ich von ihnen mitbegrüßt. Und wir haben alle vom Frieden geschrien. Ich dachte, das ist gut und man muss es, denn sonst wird Krieg. Ein Bekannter sagte mir einmal, dass der nächste Krieg mit stinkendem Gas wäre, wovon man grün wird und aufquillt. Und das will ich nicht. Und darum schrie ich mit zu dem Politischen rauf. Oh, ich liebe Berlin. Mit einer Angst in den Knien und weiß nicht, was morgen ist. Aber es ist mir egal. Und ich sitze bei Justi am Potsdamer Platz und es sind Säulen von Marmor und eine Weite. Und dann gehe ich auf die Leipziger Straße hinaus und aus Kinos kommt Musik und alles singt und es ist ein Getriebe. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Heute Abend ist es sehr kalt, zum ersten Mal in diesem Winter. Die Kälte hält die Stadt in einer Zange tödlichen Schweigens gepackt, das an die Mittagshitze eines glutheißen Sommertages erinnert. Es ist wirklich, als zöge sich die Stadt durch die Kälte zusammen, als schrumpfe sie ein zu einem winzigen schwarzen Punkt, nicht viel größer als 100 andere Punkte, isoliert, schwer auf der ungeheuren Europakarte zu finden. Draußen im Dunkel, hinter den letzten neu errichteten Betonblocks der Mietskasernen. Dort, wo sich die Straßen in kleine, hartgefrorene Schrebergärten verlieren, beginnt die Märkische Ebene. Heute Abend kann man sie um sich herum fühlen. Man merkt, wie sie näher an die Stadt herankriecht, wie ein lautloser, ungeheurer Ozean, hier und da mit blattlosem, niedrigen Gehölz bestreut, mit eisbedeckten Wasserlöchern und kleinen, geduckten Dörfern, deren Namen man nur als Schlachtfelder halb vergessener Kriege kennt. Berlin ist ein Gerippe, das in der Kälte ächzt. Es ist mein eigenes ächzendes Gerippe. Ich spüre in meinen Knochen den scharfen Biss des Frostes in das eiserne Gerüst der Hochbahn, in die schmiedeeisernen Gitter der Balkons, in die Brücken, die Straßenbahngleise, die Laternenpfähle, die Gullis. Das Eisen knackt und windet sich. Steine und Mauerwerk ächzen matt. Das Pflaster hat einen dumpfen Wehenklang. Berlin ist eine Stadt mit zwei Zentren. Das eine die Vielzahl teurer Hotels, Restaurants, Kinos und Geschäfte um die Gedächtniskirche herum. Ein Lichtkern, der wie ein unechter Diamant im schäbigen Dunkel der Stadt funkelt. Das andere ist das bürgerlich selbstbewusste Zentrum sorgfältig gruppierter Gebäude um die Linden herum. In großartigem internationalen Stil, Kopien um Kopien, stehen sie dort und bestätigen unsere Würde als Hauptstadt. Ein Reichstagsgebäude, ein paar Museen, eine Reichsbank, ein Dom, eine Oper, fast ein Dutzend Gesandtschaftspalais, ein Triumphbogen, nichts ist vergessen worden. Und sie sind auch alle prunkvoll und korrekt, mit Ausnahme des Domes, der in seiner Architektur die Hysterie verrät, die zitternd hinter all den massiven, düstergrauen preußischen Fassaden steht. Aber Berlins wahres Herz ist ein kleiner, düsterer, nebliger Wald, der Tiergarten. Um diese Zeit des Jahres beginnt die Kälte, die Landjugend aus ihren kleinen, unbeschützten Ortschaften in die Stadt hineinzutreiben, zu Brot und Arbeit. Aber die Stadt ist nicht die klare Glut, die so verheißungsvoll am Nachthimmel hinter der flachen Ebene strahlte. Sie ist kalt und grausam und tot. Ihre Wärme ist ein Trugbild, eine Fata Morgana in der Wüste des Winters. Sie will von der Jugend nichts wissen, sie hat ihr nichts zu geben. Die Kälte treibt sie in die Straßen hinaus, hinaus in den Wald, der ihr grausames Herz ist. Dort kriechen sie auf den Bänken zusammen und hungern und frieren und träumen von einem unerreichbar fernen Ofen, daheim. Und dann habe ich eine Nacht im Winter im Tiergarten halb geschlafen, auf einer Bank. Das kann ja keiner verstehen, der es nicht erlebt hat. Ich gehe herum mit meinem Koffer und weiß nicht, was ich will und wohin. Im Wartesaal Zoo bin ich sehr viel. Warum können Kellner so voll Hohn sein, wenn man mal zufällig kein Geld hat? Es sind Wartesäle und Tische. Ich sitze hier. Ich will den Pelz nicht versetzen. Ich will nicht. Ich habe auch keine Papiere. Manchmal fällt mein Kopf auf die Platte von dem Tisch. Meine Müdigkeit ist ein ganz schweres Gewicht. Und es riecht der Tisch nach so kalter, gemeiner Asche und Maggis Suppenwürze. Und hat mir die Klosettfrau ein Servelatbrot geschenkt, was nach Hygiene schmeckt. Gott, oh Gott, oh Gott, müde. Zu nichts Lust. So egal alles. Und aus meiner Müdigkeit wächst nur eine Neugierigkeit, wie es wohl weitergeht. Nebenan bläst einer Mundharmonika. Seine Stirn ist verschrumpft wie ein ganzes Leben. Und gestern war ich mit einem Mann, was mich ansprach und für was hielt, was ich doch nicht bin. Ich bin es doch noch nicht. Aber überall abends stehen Huren, am Alex so viele. So viele auf dem Kurfürstendamm und Joachimsthaler und am Friedrichbahnhof und überall. Und sehen gar nicht immer aus wie welche. Sie machen so einen unentschlossenen Gang. Das ist gar nicht immer das Gesicht, was eine Hure so ausmacht. Ich sehe in meinen Spiegel. Das ist eine Art von Gehen, wie wenn einem das Herz eingeschlafen ist. Ging ich langsam an der Gedächtniskirche vorbei. Townsienstraße runter, immer so weiter und mit einer Gleichgültigkeit in meinen Kniekehlen. Und da war somit mein Gehen, ein Stehenbleiben zwischen einem Weitergehen wollen und einem Zurückgehen wollen, indem ich zu keinem von beiden Lust hatte. Immer ging ich weiter. Die Huren stehen an den Ecken und machen ihren Sport. Und in mir war so eine Maschinenart, die genau ihr Gehen und Stehenbleiben machte. Und dann sprach mich einer an. Das war so ein besserer. Ich sagte, ich bin nicht mein Kind für Sie. Ich bin eine Dame. Ich küsse Ihre Hand, Madame. ihrer Hand und träum es wär ihr Mann. Ich bin ja so galant, Madame, so galant, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie erst auf mich bauen, Madame, ja dann sie werden schauen, Madame. Küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Ich war nur ein halbes Jahr in England gewesen, als ich in die Filiale nach Berlin versetzt wurde. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. In Berlin lebte man intensiv, wie es Menschen tun, auf die der Tod lauert. Alle Restaurants und Theater waren überfüllt. Jedoch auf dem Bürgersteig sah man oft einen würdigen Herrn, irgendeinen ehemaligen Offizier, der die Hand aufhielt und sagte, dass er hungrig sei. In allen Bars und Nachtclubs wurde ganz offen Kokain und Heroin verkauft. Und überall erboten sich geschminkte Männer. Die Mädchen gingen mit jedem X-Beliebigen ins Bett, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sich andere waschen. Am ersten Morgen im Büro ließ ich meine Sekretärin zum Diktat kommen, und sobald ich mit dem Diktieren fertig war, begann das Mädchen sich auszuziehen. Sie sah gut aus, sodass ich nicht protestierte. Aber die Episode wiederholte sich jeden Morgen. Und ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich fing an, müde zu werden und versetzte das Mädchen in eine andere Abteilung. Dieses Mal wählte ich eine hässliche Sekretärin, aber als das Diktat beendet war, stand sie plötzlich halbnackt vor mir. Und da zog ich es dann doch vor, der Hübschen zu diktieren. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Mieze war die Tochter eines Straßenbahnschaffners aus Bernau. Sie waren drei Kinder zu Haus. Die Mutter ging dem Mann durch und ging aus dem Haus. Warum, weiß man nicht. Mieze saß da allein und hatte alles zu tun. Abends fuhr sie manchmal nach Berlin und ging in Tanzlokale. Und ein paar Mal nahm sie einer mit ins Hotel. Dann war es zu spät, dann traute sie sich nicht nach Haus, dann blieb sie in Berlin. Ein freundliches Leben fing für Mieze an. Sie hatte viele Bekannte und manchen Freund. Aber nachher blieb sie immer mit einem vereint. Das war ein einarmiger, starker Mann, den Mieze auf einen Blick lieb gewann und ist ihm gut geblieben bis an ihr Ende. Ein schlimmes Ende, ein trauriges Ende, das Mieze am Ende traf. Warum, warum, was hat sie verbrochen? Sie kam aus Bernau in den Strudel von Berlin. Sie war nicht unschuldig, gewiss nicht. Aber von inniger, unauslöschlicher Liebe zu ihm, der ihr Mann war und den sie betreute wie ein Kind. Sie wurde zerschlagen, weil sie da stand, zufällig neben dem Mann. Und das ist das Leben. Sie fuhr nach Freienwalde, um ihren Freund zu schützen. Dabei wurde sie erwürgt. Erwürgt, war hin, erledigt. Und das ist das Leben. Und dann nimmt man einen Abdruck von ihrem Hals und Gesicht und sie ist nur noch ein Kriminalfall, ein technischer Vorgang, wie man einen Telefondraht legt. So weit ist sie hin. Man macht eine Moulage von ihr, malt alles in natürlichen Farben an. Und da steht Mieze, ihr Gesicht und Hals in einem Aktenschrank. Komm doch, komm doch. Wir sind bald zu Hause. Aschinger sollst mir trösten, ich bin deine. Sie steht hinter Glas, ihr Gesicht erschlagen, ihr Herz erschlagen, ihr Schoß erschlagen, ihr Lächeln erschlagen. sollst mich trösten. Komm doch. In der Hardenbergstraße ist im Renaissance-Theater unter reichen Jubiläumsehren das Stück »Chör Bube«, diese reizende Komödie, in der sich anmutiger Humor mit tieferem Sinn vereinigt, nun schon zum 100. Mal gespielt worden. Die Berliner waren durch Plakate aufgefordert, diesem Stück noch zu höheren Jubiläumsehren zu verhelfen. Man muss nun da freilich allerhand erwägen. Die Berliner können zwar allgemein aufgefordert werden, aber sie können doch durch allerlei Umstände verhindert sein, dem Ruf zu folgen. Sie können zunächst verreist sein und keine Kenntnis von der Existenz des Stückes haben. Sie können auch in Berlin sein, aber keine Gelegenheit haben, an der Litfaßsäule die Ankündigung des Theaters zu sehen, etwa weil sie krank sind und zu Bett liegen. Das ist in einer 4-Millionen-Stadt schon eine erkleckliche Menge von Menschen. Immerhin könnte Ihnen durch den Rundfunk Werbenachrichten um 6 Uhr abends mitgeteilt werden, dass Chör Bube, diese reizende Pariser Komödie, in der sich anmutiger Humor mit tieferem Sinn vereinigt, nun schon zum 100. Mal im Renaissance-Theater gespielt wird. Die Mitteilung könnte Ihnen aber höchstens ein Bedauern abbringen, nicht nach der Hardenbergstraße fahren zu können, denn hinfahren könnten Sie, falls Sie wirklich bettlägerig sind, keinesfalls. Im Renaissance-Theater bestehen nach zuverlässigen Informationen keinerlei Vorkehrungen für die Aufnahme von Krankenbetten, die etwa durch Krankenwagen hier vorübergehend abgestellt werden. Berliner Börse, Donnerstag, den 18. April. Der Markt lag träge mit etwas ansteigender Unternehmungslust gegen Ende der Notierungen. IG Farben von 260,5 auf 267. Siemens und Halske von 297,5 auf 299. Dessauer Gas von 202 auf 203. Zellstoff Waldhof 295. Ufa. Herrn Generaldirektor Bernhard Landauer, Schillerstraße 48, Charlottenburg. Bernhard Landauer, nimm dich in Acht. Wir sind entschlossen, mit dir und deinem Onkel und allen anderen dreckigen Juden abzurechnen. Wir geben dir 24 Stunden Zeit, Deutschland zu verlassen. Andernfalls bist du ein toter Mann. Heute ist der letzte Sonntag vor Weihnachten. Die Geschäfte sind geöffnet und alle Menschen sind auf der Straße. Die ganze Tauentzienstraße entlang stehen Männer, Frauen und Knaben und bieten mit lauter Stimme Ansichtskarten, Blumen, Gesangbücher, Haaröl und Schmuck an. Uniformierte SA-Männer rasseln mit ihren Parteibüchsen. In den Seitenstraßen stehen dicht besetzte Polizeiwagen zum Einsatz bereit. Denn in dieser Zeit kann jede Menschenansammlung jeden Moment zu einer politischen Schlägerei ausarten. Auf dem Wittenbergplatz hat die Heilsarmee einen großen brennenden Weihnachtsbaum aufgestellt, mit einem blauen elektrischen Stern auf der Spitze. Einige Studenten betrachteten den Baum und machten ironische Bemerkungen. Ich erkannte Werner aus dem Kommunistencafé unter ihnen. »Nächstes Jahr um diese Zeit hat der Stern eine andere Farbe«, sagte Werner. Er lachte etwas übertrieben. Er hatte gerade gestern das größte Erlebnis seines Daseins gehabt. Ja, verstehst du. Drei Kameraden und ich hatten eine Demonstration im Zentralbüro der Arbeiter in Neukölln geplant. Ich sollte reden und die drei anderen sollten dafür sorgen, dass ich nicht unterbrochen würde. Wir gingen gegen 10:30 dorthin. Dann sind besonders viele auf dem Büro. Natürlich hatten wir das Ganze vorher organisiert. Je einer von den Kameraden sollte eine von den Türen besetzen, sodass keiner von den Büroleuten rauskommen konnte. Die saßen drin fest wie Kaninchen im Kasten. Natürlich konnten wir sie nicht daran hindern, die Polizei anzurufen. Das wussten wir im Voraus. Wir hatten jedoch damit gerechnet, 6 bis 7 Minuten Zeit zu haben. Naja, die Türen schnappten zu und ich springe auf einen Tisch. Ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich sagte. Ich schrie und brüllte nur eine ganze Menge. Aber es packte sie auf alle Fälle. Innerhalb einer Minute hatte ich sie so mitgerissen, dass ich selber Angst bekam. Ich erwartete schon, dass sie auf die Büroleute losgehen und sie lynchen würden. Es war ein fürchterlicher Lärm. Aber gerade als es am gefährlichsten aussah, kam einer von den Kameraden angerannt und sagte, dass die Polizei schon da wäre. Sie würden gerade vom Wagen springen. Und da galt es nur, abzuhauen. Die hätten uns leicht erwischen können, wenn die Arbeiter nicht auf unserer Seite gewesen wären. Aber die wollten sie nicht reinlassen, bevor wir zur anderen Tür raus und auf der Straße waren. Werner hielt inne. Ihm war die Luft ausgegangen. Aber zum Schluss sagte er: Das verspreche ich. Das kapitalistische System hält nicht mehr lange. Die Arbeiter sind im Vormarsch. Er lauscht es aus einem Café. Ein junger Nazi sitzt mit seinem jungen Mädchen zusammen. Sie reden über die Zukunft der Partei. Der Nazi ist betrunken. Ja, natürlich siegen wir. Aber das ist nicht genug. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch. Vorher muss Blut fließen. Das Mädchen klopft ihm besänftigend auf den Arm. Sie möchte ihn gern nach Hause lotsen. Aber gewiss, es wird ja auch fließen. Der Führer hat es uns ja in seinem Programm versprochen. An unserem letzten Tag in Berlin lunchten wir im Dachrestaurant eines großen Hotels und von hier aus konnte man über die ganze Stadt sehen. Von hier oben gesehen erschien sie uns weniger hässlich, denn die klobigen Häuser verschmolzen zu einer einheitlichen Masse und man bemerkte ausschließlich die langen Alleen und den Kurfürstendamm, die aussahen wie ein Fluss aus der Vogelperspektive. Hier und da unterbrachen grüne Flecken wie der Tiergarten und die Linden die Eintönigkeit. Aber was uns an diesem Tag besonders ins Auge fiel, waren die vielen Hakenkreuzfahnen, die rundherum aufgetaucht waren. Man sah auch überall Blumen. In dieser armen Stadt sparte mancher Deutsche am Essen, um Hortensien und andere Blumen auf seinen Balkon oder ins Fenster stellen zu können. Um 2:30 waren wir beim Kaffee angelangt und unsere Stimmung war etwas wehmütig bei dem Gedanken, abreisen zu müssen. Es war uns hier nicht gerade schlecht ergangen, besonders sonntags nicht, wenn wir hinaus auf die Seen und an duftenden Kiefernwäldern entlangfahren konnten. Wie oft waren wir 4.000 bis 5.000 Berlinern gefolgt, wenn sie sich zum Wochenende in den Straßenbahnen stauten, die Omnibusse füllten oder zu Fuß mit Rucksäcken und Zeltausrüstung hinauszogen. Würden wir sie jemals wiedersehen? Würden wir zu all diesem zurückkehren? In diesem Augenblick drang ein plötzlicher Lärm an unser Ohr. Wir wussten noch nicht, woher er kam, aber es klang wie das Brausen eines Flusses. Der Lärm kam ganz offensichtlich von einer Volksmenge, von irgendeiner Massendemonstration her. Wir verließen unsere Plätze und beugten uns über das Geländer. Die ganze Allee war von einer vorwärts schreitenden Menschenmasse erfüllt. Sie deckte die ganze Straße wie eine kompakte Masse und alle schwangen Fahnen und schrien irgendwas, was wir noch nicht verstehen konnten. Aber es dauerte nicht lange, bevor wir uns darüber im Klaren waren, dass all diese Männer, Frauen und Kinder wie aus einer Kehle Heil Hitler riefen. Dazwischen erschollen auch Protestrufe wie »Zertretet die Blumen nicht!« Sie wurden von taktfestem »Heil, Heil« übertönt, doch immer wieder erklang der Ruf »Die Blumen!« Das war typisch für das Deutschland, das alle Möglichkeiten in sich birgt. Die Möglichkeit zu Rührung und Sentimentalität ebenso wie zu Stolz und Kälte. Die Möglichkeit zur Unterwürfigkeit ebenso wie zur Freiheit. Die Möglichkeit zu blinder Disziplin, Tapferkeit und Mut, der an Todesverachtung grenzt, aber auch zu organisierter Gewalt, zu Terror und Tyrannei. Am späten Nachmittag bestiegen wir das Flugzeug von Tempelhof nach Paris.